Gedanken sind noch frei, doch die Meinung ist es nicht. Denn bei dem gesagten Wort die Meinungsfreiheit schnell erlischt. So viele Paragraphen, die das freie Wort bestrafen. Auch wenn es die Wahrheit ist, sagen darfst du sie dennoch nicht. Ja, so viele Paragraphen, die das freie Wort bestrafen, auch wenn es die Wahrheit ist, sagen darfst du sie dennoch nicht. Die Gedanken sind noch frei, doch die Meinung ist es nicht. Eine Frage reicht heute aus und man landet vor Gericht. Denn man darf nicht hinterfragen, was der Mainstream tut sagen. Sonst kämpft man gegen dich und macht dich zum Bösewicht. Ja, man darf nicht hinterfragen, was der Mainstream tut sagen. Sonst kämpft man gegen dich und macht dich zum Bösewicht. Die Gedanken sind noch frei, doch die Meinung ist es nicht. Klagst du sie musikalisch an, bist du morgen schon ein Terrorist. Denn Musik verbindet Menschen, bringt sie zum Nachdenken. Doch mit Index und Zensur beugen sie diesem ganz schnell vor. Ja, Musik verbindet Menschen, bringt sie zum Nachdenken. Doch mit Index und Zensur beugen sie diesem ganz schnell vor. Ein Hoch auf diese Demokratie. Ein Hoch auf diese Demokratie. Ein Hoch auf diese Demokratie. Gedanken sind noch frei, doch die Meinung ist es nicht. Und wenn keiner hier selber denkt, die letzte Freiheit auch erlischt. Also stellt endlich wieder Fragen, glaubt nicht alles, was sie sagen. Holt euch die Freiheit zurück mit Argumenten und Kritik. Also stellt endlich wieder Fragen, glaubt nicht alles, was sie sagen. Holt euch die Freiheit zurück mit Argumenten und Kritik.